Erster Joachim war König von Juda. Gott sprach zu Jeremia. Zweiter Gott sagte, geh zum Tempel. Sprich zu allen Menschen aus Juda. Sag alles, was ich dir sage. Lass nichts weg. Dritter, vielleicht hören sie auf mich. Vielleicht tun sie nichts Böses mehr. Dann strafe ich sie nicht. Vierter, sag ihnen, so spricht Gott. Ihr müsst auf mich hören. Ihr müsst nach meinen Regeln leben. Fünfter, hört auf meine Diener, die Propheten. Ich schicke sie immer wieder zu euch. Aber ihr hört nicht zu. Sechster, wenn ihr nicht hört, mache ich diesen Tempel kaputt. Die Stadt wird ein schlechtes Beispiel für alle Völker. Siebter, die Priester und Propheten hörten Jeremia. Auch das ganze Volk hörte ihn im Tempel. Achter, Jeremia war fertig mit seiner Rede. Da packten ihn die Priester und Propheten. Sie riefen, du musst sterben. Neunter, warum sagst du das im Namen Gottes? Warum sagst du, der Tempel wird zerstört? Das Volk kam wütend zu Jeremia. Zehnter, die Anführer von Juda hörten das. Sie kamen vom Palast zum Tempel. Sie setzten sich an das neue Tor. Elfter, die Priester sagten zu den Anführern, dieser Mann muss sterben. Er hat schlecht über unsere Stadt geredet. Zwölfter, Jeremia sagte zu den Anführern, Gott hat mich geschickt. Ich sollte diese Worte gegen den Tempel sagen. 13. Ändert euer Leben jetzt. Tut gute Dinge. Hört auf Gott. Dann wird Gott euch nicht strafen. 14. Ich bin jetzt in eurer Hand. Macht mit mir, was ihr für richtig haltet. 15. Aber wisst genau, wenn ihr mich tötet, seid ihr schuld. Ich sage die Wahrheit von Gott. 16. Die Anführer sagten zu den Priestern, dieser Mann muss nicht sterben. Er spricht für unseren Gott. 17. Einige alte Männer standen auf. Sie sprachen zu dem ganzen Volk. 18. Früher gab es einen Propheten namens Micha. Er sagte, Jerusalem wird ein Haufen Steine. Der Tempelberg wird wie ein Wald. 19. Hat König Hiskia ihn getötet? Nein, er hatte Angst vor Gott. Gott hat die Stadt dann nicht bestraft. Wir machen jetzt einen Fehler. 20. Es gab noch einen Propheten namens Uria. Er sagte die gleichen Dinge wie Jeremia. 21. König Joachim hörte das. Er wollte Uria töten. Uria bekam Angst und floh nach Ägypten. 22. Aber König Joachim schickte Männer nach Ägypten. Elnathan war ihr Anführer. 23. Sie holten Uria aus Ägypten zurück. Der König tötete ihn mit dem Schwert. Er warf ihn in ein einfaches Grab. 24. Aber Ahikam half Jeremia. Er beschützte ihn vor dem Volk. So wurde Jeremia nicht getötet.